Kapitel 10. 28. August, abends. Ungeduldig sieht sich Jürgen von der Aue um. Es ist 21.15 Uhr. Jemand hustet hinter ihm. Du? Erstaunt blickt Jürgen auf einen Mann. Warum erpresst du mich? Woher weißt du überhaupt von der Geschichte? Patrick kennt das Gesicht, doch er weiß nicht genau, wer der Fremde ist. Konstanze zeichnet die Szene. Sie hat diesen Mann schon einmal gezeichnet. Sie erinnert sich. Vor 3 Jahren stand Johannes Burg vor Gericht. Die beiden Politiker reden weiter. Deine Frau hat dir alles erzählt. Glaub mir, es war ein Unfall. Meine Sekretärin hatte Geburtstag und wir haben getrunken. Ich bin dann trotzdem Auto gefahren. Und dann war dieser Radfahrer da. Ohne Licht, mit dunkler Jacke. Ich konnte ihn gar nicht sehen. Wirklich nicht. Und dann ist es passiert. Ich bin weitergefahren. Ich war in Panik. Ein Politiker, der betrunken Auto fährt. Das Ende einer politischen Karriere. Ich wusste nicht, dass Maria hinter mir fuhr. 2 Tage später kam deine Frau in mein Büro. Sie machte mir ein Geständnis. Ich habe mich in dich verliebt. Wenn du lieb zu mir bist, gehe ich nicht zur Polizei. Ich bin am Ende. Du willst 100.000 Euro von mir. Das Geld habe ich nicht, das weißt du auch. 100.000 Euro? Wovon redest du? Sagt Johannes Burg. Ich rede von deinem Erpresserbrief. Du wolltest doch, dass wir uns hier treffen. Johannes Burg lacht laut und verächtlich. Da komme ich zufällig vorbei und will dich begrüßen und dann sowas. Nein, dein Geld will ich nicht. Aber jetzt, da ich deine Geschichte kenne, ich rate dir zurückzutreten. Und vergiss nicht, mich als deinen Nachfolger vorzuschlagen. Jürgen hat das Gefühl, tief zu fallen. Da hört er noch eine Stimme hinter sich. Ich will das Geld. Oder denkst du, meine Schwester hätte mir nichts erzählt? Die dumme Kuh kann nie ihren Mund halten. Also her mit dem Geld. Hinter Jürgen von der Aue und Johannes Burg steht Andreas Kreuz.